Das sollte ich nehmen, ja. Ich hab mich besser gefühlt in Senegal. Ich bin in meiner Heimat, ich habe mich besser gefühlt. Das kann ich 1000 Mal überholen, weil das die Realität ist. Weil die haben nicht geschafft, mich zu töten bei mir. Aber hier, die haben das geschafft, langsam zu machen. Die töten mich langsam. Ich sehe Konsequenz in meinem Körper. Ja. Ja. Ich sehe Konsequenz in meinem Körper. Und ich Kontakt mit den Leuten auch. Niemand kann dich glauben manchmal, weil du Asylanten bist. Siehst du, was ich meine? Du bist ein, ja, wenn du ihn glauben, was? Wenn ich glaube, sage, das ist überall. Mit Frauen, ich lese ihn ein, Liebe, Papier, ja. Kein Liebe, erstmal. Und mit den anderen, ja. Ja, die anderen nur Kokolores, ja. Das stimmt gar nicht. Die wollen nur Papieren. Irgendwas, die erzählen könnte, werden das erzählen, um die Papieren zu bekommen. Das ist nur im Hintergrund passiert. Das ist nicht so. Das ist nicht so, um Gottes Willen. Das kann nicht helfen. Das könnte ich nicht, zum Beispiel in meinem Heimat. Das brauche ich nicht mit jemandem zu reden, irgendwas zu. Nein, das hat gar nichts zu tun mit meiner Situation und so. Nein. Deswegen sage ich, mein Heimat ist besser als hier. Die haben mich geschafft, mich zu töten.